Erster im vierten Jahr von König Darius, am vierten Tag des neunten Monats, dem Monat Kislev, sprach der Herr zu Sachaja. Zweiter, die Familie von Elsaretzer und Regemmelech schickte mit ihren Leuten eine Gruppe, um den Herrn um Gnade zu bitten. Dritter, sie fragten die Priester im Tempel des Herrn und die Propheten, sollen wir im fünften Monat weiterhin weinen und fasten, so wie wir es schon viele Jahre getan haben. Vierter, dann sprach der Herr der Heerscharen zu mir, fünfter, sagt dem ganzen Volk und den Priestern, wenn ihr 70 Jahre lang im fünften und siebten Monat gefastet und getrauert habt, war das Fasten dann wirklich für mich. Sechster, und wenn ihr esst und trinkt ihr dann nicht für euch selbst. Siebter, das waren doch die Worte, die der Herr durch die früheren Propheten verkünden ließ, als Jerusalem und die umliegenden Städte noch bewohnt waren und in Frieden lebten, und als der Süden und das Tiefland noch voller Menschen waren. Achter, dann sprach der Herr noch einmal zu Sachaja, neunter, so spricht der Herr der Heerscharen, urteilt gerecht und zeigt einander Liebe und Barmherzigkeit. Zehnter, unterdrückt keine Witwen, Waisen, Fremden oder Armen und plant in eurem Herzen nichts Böses gegeneinander. Elfter, aber sie weigerten sich zuzuhören und lehnten sich gegen die Gebote auf, sie verschlossen ihre Ohren, damit sie nicht hören mussten. Zwölfter, sie machten ihre Herzen hart wie Diamant, so dass sie die Lehre und die Worte nicht hörten, die der Herr der Heerscharen durch seinen Geist und die früheren Propheten gesandt hatte. Deshalb wurde der Herr der Heerscharen sehr zornig. Dreizehnter, und so wie er gerufen hatte und sie nicht gehört hatten, so sollen sie nun rufen, aber ich werde nicht hören, sprach der Herr der Heerscharen. Vierzehnter, ich werde sie unter alle Völker zerstreuen, die sie vorher nicht kannten. Und nachdem sie das Land verlassen haben, wird es eine Wüste werden, so dass niemand mehr hindurchreist. So machten sie ein schönes Land zu einer Einöde.